Wie ist das eigentlich so, wenn so ein Musiker sich jetzt Musik anhört, kannst du das sofort nachspielen? Also wenn man das hört, also ich hab das von ganz vielen gesagt, so hier hör mal, kannst du das nachspielen? Jo, kannst du mir die Noten rausschreiben? Jo, kannst du das auch? Ja, so ein paar Dinge schon. Also wenn es nicht eigentlich, wenn jetzt nicht irgendwelcher komischer Free Jazz ist oder irgend so eine Upta-Upta-Hyper-Hyper-Musik, dann schon. Also es muss ein Instrument dabei sein, was ich kenne und beherrsche, dann geht's schon. Ansonsten habe ich auch ein Problem. Also Oboe oder so. Ja, genau. Wenn jetzt irgendwie, also Triangel-Konzert für vier Triangeln und eine Pauke oder so. Ja. Kann Frau Hitschko, kannst du ein Instrument spielen? Ja, ich kann singen. Tief, Oh. falsch und laut. Oh, alleine vierstimmig. Ja, okay, ist ja in Ordnung, Ja. also Kann nicht jeder. Ist immerhin schon mal was, ne? Gerardo, kannst trommeln, ne? Ja, bestimmt. Ich glaube, der Einzige, der sich auf dem Raucherbalkon umhertreibt, der wirklich Musik machen kann, das ist, glaube ich, Klaus. Ich konnte mal Querflöte, aber das ist auch schon lange her. Hast du im Spielmannszug gespielt? Ja. Okay. Der große Zapfenstreich. Ja, Das die durfte Spiel. ich aber nie mitspielen, weil ich immer der Erste war, der in der Theke Ah, versackte. okay. Ja, Also wir haben ja hier auch immer alle Jubeljahr-Schützenfest. Bei uns gibt es dann immer so den Klassiker, das Ding nennt sich Tippelbrüder. Kennst du das? Musst du kennen, Jura, oder? Das sagt mir jetzt nichts. Tippelbrüder, ja. Ich singe es jetzt nicht, ich habe Angst. Nee. Singen überlassen wir Frau Hitschko heute. Bin ich auch blank? Tippelbrüder? Nee, kenne ich nicht. Also ich weiß, was ein Tippel, So ich was. schön, der Mond von Wanne-Eickel. Das kenne ich. Ich kenne den Schnaps dazu. Ich guck mal auf die Uhr, wie spät das ist. Hey, komm, das Lied ist gar nicht so schlecht. Das ist das Lustige, das ist ja auch richtig geil. Ja, ist es ja. Wir haben noch mehr so lustige Lieder aus Wanne-Eickel. Ihr trinkt auch Ja, zu viel. hau rein, wir warten. Ach Leute, ich kann die doch nicht alle auswendig hören. Tippelbrüder, ist der Himmel blau? So geht das nämlich ganz genau. Ja. Weiter? Nee. Ja, nix. Ich Der auch nicht. Pegel hängt noch nicht richtig. Ja gut, dann bist du selber schuld, dass ihr Zeit genug habt den ganzen Sonntag. Ich mach das ja nicht so wie du, steh morgens um 10 auf und twitter erstmal, jetzt erstmal ein schönes Augustiner Plöpp. Das schaffe ich nicht. Na, um 10 noch nicht. Ja, aber als Bayer darf man das doch auch, wenn man zugezogen ist, oder ist das, sehe ich das falsch? Ja, theoretisch ist ja so, du musst ja die Weißwurst musst du ja vor 11 Uhr konsumieren, eigentlich. Gibt so ein ungeschriebenes Gesetz und da gehört ein Bier dabei. Also, da geht's schon los, ne? So. Dann soll noch mal einer sagen, wir in Wanne-Eickel, wir saufen. Ja, ihr seid blutige Anfänger da im Gegensatz zu dem, was hier unten in Bayern abgeht. Ganz genau. Ja, und mittags um 12 am Wochenende zum Kochen muss man mal schon mal so ein Bierchen aufmachen, ne? Also ich habe es mir gerade mal bei YouTube angehört. Ich kenn's nicht. Was, die Tippelbrüder oder Ja, Tippelbrüder. Mond von Wanne-Eickel? Nee, Mond von Wanne-Eickel kenne ich. Ja, Bab hat gesagt, der Mond von Wanne-Eickel ist nur wirklich nicht der Bringer. Wer Das hat ist das in gesagt? Bab, Bab. Ach so. Frau, ich freue mich, heißt das Lied. Lotusblume hab ich sie genannt. Lalala. Wir haben nämlich einen Weichspüler, Vater. Passt. Wenn du so weitermachst, kannst du im Bierkönig auftreten, Adi. Du wirst lachen. 2002 war ich ja das erste Mal auf Mallorca und das letzte Mal. Und wir haben uns nicht gesehen, ich war auch da. Ich war das Wochenende. Ihr habt euch gesehen, wahrscheinlich. Ihr wisst das nur nicht mehr. 2002 war ich auch da. Siehste, ich war der gut aussehende Typ im Bierkönig, der da diesen Zylinder Bacardi Cola vor der Nase hat. Und wie dann Anpfiff war, Endspiel Deutschland-Brasilien, wo Deutschland verloren hat, da hatten wir dann so ein Zylinder, also Zylinder Gin Tonic. Ich weiß nicht, also Gerard, du weißt, was diese Zylinder sind, ne? Gab die zu meiner. Wo warst du denn? Warst du im Bierkönig oder im Megapark oder wo warst du? Überall. Überall. Ich kam da rein, die haben mir gesagt, ey, hat die coole Sau. Nein, das sind so Zylinder, die haben so einen Durchmesser von 10 Zentimetern, das war halt so ein Ding, so einen Meter hoch und da war ein Zapfhahn unten drin. Da passten immer so 5 Liter Mische rein. Bacardi Cola. Also wir haben uns den ganzen Abend immer dran aufgehalten. Wir hatten, wie soll ich es nennen, Blumenvasen voll mit Wodka-Lemon. Das waren 10 Liter Tonkrüge. Ja, wie gesagt, ich war genau den Sonntag da, wie das Endspiel war und da hat Deutschland dann verloren und dann sind die Fernsehteams da umhergerannt und haben dann den enttäuschten deutschen Fans Sangria hingestellt und haben dann gesagt, sie sollten dann mal so tun, als wenn sie richtig traurig sind und sich richtig die Birne zuhauen. Und dann stand ich daneben, hab so gedacht, so, okay, so werden dann diese schlechten Videos von Mallorca gedreht, um das Image zu verkaufen. Ich meine, das ist ja heute nicht mehr möglich. Bei uns war ja noch da, das war damals ja noch alles offen. Heute ist ja alles zu. Da ist ja ab 8 Uhr ist da ja Ruhe auf der Straße, glaube ich. Ja, das ist auch nicht so. Also die ganzen Horror-Szenarien, die man so, sag ich mal, im Fernsehen sieht, das ist ein Witz. Klar, da sind welche dabei, die betrinken sich auch gut und das stimmt vielleicht auch, aber von dem, was man gezeigt kriegt, vielleicht mal gerade 5% von. Der Rest ist wirklich gegen Kohle im Endeffekt. Wir haben es ja auch mitbekommen, die Fernsehteams kommen an, geben dir was Kohle und sagen hier, mach mal einen auf blöd. Ja, vor allem, wenn du diesen Ballermann 6, die heißen da ja Balenario, siehst oder so. Also ich sag mal, das ist so eine bessere Currywurstbude oder so. Da stehen ein paar Stühle, ein paar Tische vor und so. Das ist Ballermann 6. Also wenn du so hörst, Ballermann 6, da denkst du, okay, das ist Strand, da ist Riesenfete und alle sind besoffen. Aber dabei ist es einfach nur so eine, ja, was weiß ich, die schenken Getränke aus und das war's. Das ist nichts Großartiges. Wir waren da auch mal, haben uns dann 2-3 Mal Gesichtskirmes bestellt. Nee, Gesichtskarussell hieß das Ganze. Und dann waren wir da. Kennt Klaus das auch, Gesichtskirmes? Nee, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin noch mit dieser Insel. Also es gibt so schöne Ecken auf dieser Insel. Ich glaube, es ist alles schön, außer der Ballermann. Ja, aber ich finde, man muss es mal gemacht haben. Also ich fand es schön, mal da gewesen zu sein. Ich musste aber auch nicht mehr hin. Also eine Woche hat mir gereicht, weil Urlaub ist das nicht. Also wie gesagt, wir waren auf Mallorca, aber wir waren nicht am Ballermann. Wir waren mehrmals da, aber wie gesagt, entspannt irgendwo wirklich am Strand und Ballermann. Ja, für mich erschließt sich der ganze Sinn nicht. Warum muss ich denn mit einem Flugzeug noch stundenlang fliegen, nur um mir irgendwo mal die Kante zu geben? Da kann ich auch daheim machen. Du schmachst ja jeden Morgen auf den Raucherbalkon. Das erschließt sich mir nicht so ganz. So. Vor allen Dingen, das Schlimme ist wahrscheinlich daran, selbst auf Mallorca kennen sie dich, weil da sowieso nur oder sehr viele Deutsche sind. Ich sag jetzt mal einen Gruß an die Familie. Döschen. Zum Stößchen. Moment. Voll meinen sie schon wieder alle. Zu spät. Also nur zur Information, ja. Für alle, die jetzt hier drin sind, ich schicke diese Datei in die Dropbox. Es könnte sein, dass die online kommt. Ja, müsstet. Sollen wir kurz abstimmen, ob alle damit einverstanden sind? Hat da einer ein Problem mit? Ich nehme. Wenn ich einen Glühwein kriege. Nö. Ja, klar. Warte, ich guck mal in den Kühlschrank, wie spät das ist. Nee, passt. Guck mal noch. Machst du deine Internettätigkeit vom Kühlschrank abhängig? Das ist natürlich, also mach dir mal Gedanken, Klaus. Ich mache viele Tätigkeiten von meinem Kühlschrank abhängig, nicht? Ja, aber Klaus, wenn du nicht nach Malle fliegst, bist du denn so ein Urlaubsflieger? Ja? Fliegst du in Urlaub oder bleibst du in Deutschland? Ja, ich habe quasi das ganze Jahr Urlaub eigentlich. Ich wohne ja da, wo andere Urlaub machen. Ja, will man da Urlaub machen? Das frage ich mich auch gerade. Lenkries? Bad Tölz, Skigebiet? Ja, will man das? Ich meine, wenn man da wohnt, will man das? Ja. Also ich brauche jetzt nicht großartig weg. Ich habe ja schon einiges gesehen. Ich wüsste auch nicht, wohin. Ich habe ja schon, ich hätte beinahe gesagt, in meinem früheren Leben schon so viel gesehen. Ich bin froh, wenn ich daheim bin. Ja. Okay. Ja, ganz gemütlich. Also, was machst du denn? Du fährst irgendwo 80.000 Kilometer von mir aus und du machst trotzdem dasselbe, wie du daheim eigentlich auch machst, größtenteils. Oder vielleicht bin ich da auch zu langweilig, das kann natürlich auch sein. Aber, nö. Bin gern hier, das passt. Ja gut, man fährt ja auch in Urlaub, macht so ein bisschen Sightseeing. Also ich kann hier zu Hause als Beispiel nicht auf die Zugspitze klettern, ich hab die gerade mal hier nicht. Ja, war ich schon auf der Zugspitze. Ja, aber wie gesagt, du hast ja auch nur deine Umgebung, also was weiß ich, aber Ich war ja mit der Musik schon unheimlich viel unterwegs. Wüsste jetzt nicht, wo ich unbedingt noch hin müsste gerade. Ja, und Familie? Ja, Familie hat ja, weißt du doch, Pferdchen, Schafe hast du nicht gesehen, da ist nichts mit Urlaub, wenn du Tiere hast. Oder meinst du, du findest einen, der hier für eine Woche... Pferdchen und Schafe? Bist du ein Bauer? Ich unterhalte mich mit einem Bauern? Ich bin da mehr im Aufsichtsrat. Also für die Hörer, die es noch nicht wissen, also der Klaus Backstein ist im Aufsichtsrat der Landwirtschaft in Bayern. Mhm. Oh. www.hühner-stall.de Ja, nicht lachen, gib mal ein. Ja, mach ich gerade. mit Ü bitte, das Hühner. Ach, echt, ehrlich? Ja, ich mach keine Witze. Ich habe sogar UE. Ne, mit Ü. Also, spielerisches Reiten, nie führen, Wanderstopp und mehr. Ja. Hühner-stall.de. Was habt ihr mit dem Kind auf dem zweiten Bild gemacht? Das Kind turnt auf dem Wassertank. Das ist wirklich deine Website? Nö, das ist die von meiner Frau. Okay. Und die veranstaltet Hühnerreiten? Genau. Hat die. Du hast es mal wieder auf den Punkt gebracht. Ne? Deswegen haben wir auch diesen Reiter Kontakt. Warum spielt das Pferd mit der Schubkarre? Ja, das ist halt ein ausgemustertes Zirkuspferd. Das kann nicht anders. Ach, guck mal, die Kinder wissen gar nicht, was die machen sollen. Die sitzen rückwärts auf dem Pferd. So, ich werde jetzt keinen Vortrag über Voltigieren und Fahne und Mühle und halbe Fahne machen, sondern das könnt ihr ja alles auf Wikipedia nachlesen. Ja, genau. Das ist gruselig. Also wenn ich Sanitätsdienst mache hier beim ASB und also ich gehe ja gerne zum Springreitturnier, ist okay, aber wenn dann dieses Dressurreiten kommt, also ich, ja, ganz ehrlich, ich könnte nicht dieser Moderator sein, der dem Reiter oder der Reiterin sagt, was sie machen sollen. Durch die lange Gerade, Alter, welche Irre, genau. Alter, durch die lange Gerade, oh Gott. Genau, halbe Woll, doppelt gefloppt mit vierfachem Zopf. Durch die Länge der Bahn wechseln. Ja, genau, sowas. rechte Hand, Trab. So. Aber wie gesagt, ich bin da auch nur Zuschauer. Habt ihr auch Pferde für schwere Leute? Ja, haben wir. Ja, er ist ein Zuschauer, hat er gerade gesagt. Wir haben auch... Brauereipferde, genau. So, also. Wen muten wir jetzt, ne? Also, ich wollte halt immer schon mal ausprobieren, da gibt es ja diese Funktion hier vom Server kicken. So. Das geht. Das habe ich aber. Also. Nee, also, so viel zu dem Thema. Und ich bin für den Wanderstopp, da gibt was zu essen auf dem Bild. Ja. Sag mal, bin ich zu blöde? Kann mir mal einen Link posten? Ich kann Hühnerstall nicht schreiben. Ne? Hühner-Stall. Ja, Hühner-Stall. Ach so. Ah, ja, da ist der Fehler. Also das Minus als Zeichen nicht ausgeschrieben. Ja, hat die, ne? Bitte, genau. Also man sagt auch Bindestrich. Oh. Also hühner-stall.de, diese Website ist nicht verfügbar. Ich schreibe mal alle anderen sehen die. Also Hühner, schreibt man Hühner mit H, ja, ne? Ja, vorne und in der Mitte. Ich schick dir das jetzt. Das so, jetzt. Ich hab's mal im Chat gepostet. Oh, vielen Dank, Ralf. Das hilft bestimmt. So, Hatti, wie schaut's aus? Ja, was ist das für ein Mensch, der da eine Planking-Nummer auf dem Wassertank macht? Das ist ja auch gruselig. Das ist meine mittlere. Ja, vor allem, wenn man das Bild wenigstens richtig erkennen könnte. So vom Webseiten her, es hat noch Potenzial nach oben. Ja, das hat was mit Privatsphäre zu tun. Ja gut, aber die unscharfen Bilder sind jetzt nicht sonderlich ansprechend, wenn da jemand zum spielerischen Reiten, Pony führen und zum Wanderstopp kommen soll. Ich glaube, mal ganz ehrlich, ich glaube, dass über eine Website an sich sowieso kaum Kontakt zustande kommt. Das sehe ich in der Musik ja auch. Ich habe über unsere Website noch nie eine Anfrage wegen einem Konzert gekriegt. Das geht alles auf ganz anderen Wegen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Leute, die keine ordentliche Webpräsenz haben, die fallen bei mir ganz schnell aus meinem Radius. Gerade Ärzte oder sowas, die nicht ordentlich im Internet vertreten sind. Ja, gut, oder irgendwelche andere öffentlichen Einrichtungen. Also da habe ich ein ganz arges Problem damit. Ja, da ja, nee, ist macht ein ja nichts, Thema. Aber ihr bietet ja was an, ihr seid ja Dienstleister in dem Fall. Letztendlich geht's hier. Ich muss ehrlich sagen, mich würde jetzt die Seite so nicht ansprechen. Ja, letztendlich geht's hier darum, dass man dann eine Telefonnummer findet, weil die meisten rufen an. Was ist das für ein hässlicher Hund da? Oh, da muss man ja scrollen bis zur Telefonnummer. Tatsache, da ist was. Ist das euer Hund? Ist das so ein Weißer? Nee, so ein. Gott. Frau Hitchcock. Ja, neben dem. Neben der Sonnenblume. Ich habe jetzt die Seite zugemacht. Ich die schon neben der Sonnenblume. Also das Pferd in der Sonnenblume, Moment. Neben der Sonnenblume. Ja. Okay, ich schaue. Das ist ein Struppi, das ist ein Senfhund. Also unser ist schwarz. Gedackelter Terrier. Ist schwarz. Auf welcher Seite sind wir denn jetzt genau davon? Auf der Angebotsseite rechts. Also da, wo das Pferd in der Schubkarre neben der Sonnenblume und da ist da so ein struppiger, schwarz-beischer. So. Jo, das ist unser. Ja. Genau, ja. Ja, das ist doch ein Senfhund, oder? Der ist quer durch die Gosse, ja. Ja. Terrier, Dackel und noch irgendwas. Alles, was nicht hört. Ja, aber Ralf, Ralf, mal ernsthaft, du machst die ärztliche Fachkompetenz davon abhängig, was für einen Webauftritt die haben? Also wenn ich die, nein, also so kannst du das nicht sagen, aber wenn ich zu einer Praxis keine Öffnungszeiten finde, dann werde ich wahnsinnig, das liest aus, dass ich dorthin gehe, weil ich weiß ja nicht, wann ich dort sein soll. Und zumindest mal eine kurze Übersichtsseite, was für ein Arzt das ist, wo er ist, Öffnungszeiten und vielleicht noch das Fachgebiet. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Das ist eigentlich heute kein Ding der Unmöglichkeit und auch nichts, was wahnsinnig Geld kostet. Ja, aber in der Regel, wenn du bei dir bist, dann kennst du ja auch deine Fachärzte. Ich meine, wenn du Halsschmerzen hast, dann wirst du nicht auf der Webseite vom Frauenarzt gucken. Nee, das ist richtig, aber man müsste erst mal einen Arzt finden, wenn man neu ist, ja. Interessante Vorstellung. Klaus, der Joke war nur für die Aufnahme. Den habe ich mir vorher gut überlegt. Aber er war gut. Was hast du gesagt? Der Joke war nur für die Aufnahme, der war gut überlegt, aber ja, er war gut. Ja, schön, ja. Den kannst du ja rausschneiden. Nee, der bleibt drinne. Ach, der bleibt drin. Okay. Ich schicke das ungeschnitten nur, das kann Michael machen. Ich werde die Pausen vielleicht machen. Diente der Unterhaltung. Michael schneidet nur, wenn irgendwas GEMA-technisch drin ist, hat er gesagt. Okay. Ja, haben wir bis jetzt noch nicht, machen wir heute auch nicht. Also singt keiner. Und das ist noch nicht mal so schlimm. Also Tanzcafé in der Pott-WG. Das ist noch nicht raus. Jetzt lass mal den Kai fertig werden da in seinem Imperium. Also wenn da Kai von Bienen spricht, dann geht eine anderthalb Stunde ins Land. Das erleben wir heute nicht mehr. Also diese Hummelnummer, das dauert immer länger. Das Bienen-Podcast da unten, oder? Das ist der Hummel-Podcast. Ja, wollte ich sagen, von der Besetzung her. Ja, gut. Summ, summ, summ. Nee, also, herum. Sehr schön, über Stock und über Steine, genau, aber brecht dir nicht die Beine. Bricht dir nicht die Flügel, Beine, ja. Wenn jetzt einer anfängt, dieses Biene-Maja-Lied zu singen, gell, Ralf? Dann ist es gleich wieder vorbei, ne? Ich hab's vorhin schon eingeschickt. Was ist das? Wolltest du es gerade wieder rumschicken, oder? Nee, ich hab's vorhin schon Kai geschickt, per Aufmunterung für seinen Bienen-Podcast. Ah ja, okay. Was habt ihr denn gegen Karel Gott, Mensch? Gar nichts. Alles gut. Ja. Das ist doch jetzt auch mal einer, der im Baumarkt singt, ne? Aber außer Biene Maja kennt ja sonst keiner ein Lied von dem, oder? Doch, hier, wie geht er mal? Ich reise um die Welt oder sowas. Ja, da gibt's noch. Ja. Also wenn du sie hörst, kennst oder, du die auch. Oder ja. Was halt. Biene mit dem Stachelschwein ist doch auch von dem, oder? Nee, das für ein Ding? Das ist Roy Black. Ach, das war Roy Black? Okay, ja. Entschuldigung. Singen, tanzen, lachen. Babitschka. Nein, das ist Babitschka, genau. Das ist Bata Ilitsch. Nein, das ist Karel Gott. Doch, ne? Ja, das ist Karel Gott. Genau. Einmal um die ganze Welt und Dieter voller Geld ist auch Karel Gott. Genau, das war's. Ja, aber der singt doch im Baumarkt, ne? Oder? Der singt, wenn Frauenabend im Hornbach ist, dann singt er immer. Yippie, ja, yippie, yippie, yay. Apropos Hornbach, Frau Pitchcock, du warst doch letztens beim Mädelsabend im Hornbach. Was ist denn Mädelsabend bei Hornbach? Genau, dahin ging die Richtung. Ganz genau. Ja, erzähle mal. Die bieten das also einmal im Jahr an, verschiedene Workshops an, von Tapezieren, Wände kreativ gestalten, Laminat verlegen, Maschinenkunde, jetzt war Waschtischarmaturen anschließen und Waschbecken aufhängen, Silikonfugen erneuern, Fliesen legen, Möbelkunde. Ja, und dann ist das über 3 Stunden mit Verköstigung. Ja, und dann sind da die Baumarktmitarbeiter, die den Damen das erklären in Gruppen. Wie viel Liter Sekt habt ihr getrunken? Ich leider nicht. Ich bin immer diejenige, die fahren muss. Aber da ging einiges über die Theke. Und es gibt Leute oder es gibt Frauen, die brauchen diese Infos wirklich. Also es hat ja nun mal nicht jeder auf dem Bau gelernt oder jede Frau ist handwerklich begabt. Und ich denke, das ist eigentlich eine super Sache. Jede Frau hat auch nicht einen Mann zu Hause, der ihr hilft. Wenn du so ein Büro hängst, hast der hat 2 linke Hände, der kriegt gerade mal einen Nagel in der Wand. Ja gut. Oh, finde ich cool, wusste ich gar nicht. Gibt's das wohl ja auch, Klaus? Ist mir jetzt nicht, aber Dübelkunde klingt natürlich schön. also nur vom Wort her jetzt, also auch wegen dem Ü. Oh, vielleicht gibt's auch einen Lötkurs, oder kannst du was verlöten? Lötkurs, ja, genau. Löten kann ich. Ja, weil der abends klemmt, verlötet er abends, ne? Oder wie? Oder? Nee, was er morgens klemmt. Genau, weil er morgens klemmt, verlötet er abends. So war das hin. Ja, ganz liebe Grüße an den Bob. Nee, A, haben wir sowas nicht, also nicht, dass ich es weiß, und B, ist mir das auch neu, dass es sowas gibt, aber ich finde das gar nicht doof, die Idee. Ich finde das gut. Also hier gibt es das auch. Das haben wir, ich glaube, alle 3 oder 4 Monate bieten die das bei uns an. Also Hornbach ist bei uns immer im November und im Sommer ist es bei uns der Hellwig-Baumarkt, der es anbietet. Bis sonst habe ich noch keinen mitbekommen. Also bei uns bietet das der Obi an. Ich glaube, alle 3 oder 4 Monate war das da. Das wird von meiner Frau auch regel genutzt. Er springt dann beim Obi auch der Biber dann da rum im Kostüm und hilft mit? Wahrscheinlich. Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Das ist, glaube ich, ein super Job, da in dem Kostüm rumzurennen, so am Sommerfest oder so, bei Obi in diesem Biber-Kostüm rumrennen. Das stelle ich mir spannend vor. Aber die scheinen das gut zu machen, weil das Laminat oben im Kinderzimmer hat meine Frau verlegt und sieht echt gut aus. Warum hast du es nicht gemacht? Weil du es nicht kannst. Richtig. Nein, wir haben das zusammen versucht. Ja, jetzt stelle ich mir mal vor, das gibt's für Männer, so Bügelkurs oder so ein Gedönse. Oh, gruselig. Bügelkurs, Fenster putzen, Wäsche falten. Kann ich. Ja. Kannst du alles, ja? Ja, sicher. Kannst du auch das Flusensieb einer Waschmaschine fehlerfrei rausziehen, ohne dass Wasser abläuft? Nee, das kann keiner. Da musst du vorher den kleinen Schlauch an der Seite rausziehen. Arschloch. Und das Wasser ablassen. Genau, und die Schüssel drunter stellen. Oh. Und eine Schüssel wäre gut. Nur so mal für Insider. Ja, ja. Man kann auch einfach rausdrehen und hoppala sagen. Ja, und ein paar Goldfische schwimmen lassen im Badezimmer. Oh. Ja, können wir machen. Oder du stellst die Waschmaschine vorher im Keller, dann ist das auch kein Problem. Dann hast du einen Ablauf, sagst du. Genau. Ja. Bei uns steht die Waschmaschine im Keller auf einem Podest. Das ist so einen halben Meter hoch, da kriegst du auch einen gescheiten Eimer drunter. Also brauche ich notfalls nicht. Ich kann da einen Eimer drunter stellen. Ja. Wunderbar, Mensch. Erfahrung macht klug. Ja. Wo ist deine Familie jetzt, Klaus? Meine Familie? Hm? Ja, die schließe ich ja immer unten im Keller ein, abends. Ach so, okay. Ja, Gérard. Das Gérard hat sich bewährt, ne? Das ist super. Nee, Quatsch. Die Kinder sind im Bett und meine Frau guckt drüben Tatort und ich schaue keinen Tatort mehr, weil mir das mittlerweile einfach zu langweilig ist. Das muss ich auch sagen, wie die Vorkommnisse da in Paris waren und wie sie dann gesagt haben, sie sagen Till Schweiger Tatort ab und wie ich dann nächsten Tag dann in der Bildzeitung gesehen habe, dass Till Schweiger da irgendwie kniend mit einer Panzerfaust saß, da habe ich so gedacht, so, das ist kein Tatort mehr. Das ist kein Tatort. Ja, es ist irgendwie auch so absehbar und ja, also gut, wenn die Münsteraner kommen, vielleicht, weil das wenigstens noch komisch ist oder weil sie einen Unterhaltungswert hat, aber mit dem anderen Zeug komme ich nicht klar einfach und wenn, dann lade ich mir den irgendwo runter und schaue mir den dann in Ruhe an oder so, keine Ahnung. Oh, wie süß der Biene Kai ist. Ach du Schande, das ist Kai? Oh, das ist Kai, ja. Heieiei, hat das denn gemacht? Ich konnte mich da so das ganz, ganz vage dran. Hat er das selber? Nein, er ist so verkleidet. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Er ist ja so Karneval begeistert. Oder wie man das auch immer da drüben bei ihm in Rheinland-Pfalz nennt. Saarland. Und er war wohl letztes Jahr auf so einer Veranstaltung. Nee, Saarland. Ja, ist Insider. auf so seinen Veranstaltungen gewesen und da hat er das mal über Twitter gepostet. Und da war er als Biene verkleidet. Ich finde das toll und passend zu seinem Podcast. Ja. Das passt ja zu ihm, die Brille, so wie der Willi. Aber er zeigt seinen Bauch nicht. Er zeigt seinen Bauch nicht. Also man sieht ja nur Kopf und Oberkörper. Ich würde fast sagen, er könnte auch eine Hummel sein. Ja, wunderbar. Also er hat es beschrieben mit dicker Brummer, also dann könnte es eine Hummel sein. Ja, ist schon recht. Ja? Ja, schick. Ganz liebe Grüße an den Kai. Der nimmt nämlich gerade seinen Bienen-Podcast aus, ne? Auf, ne? Mhm. It's Bee Time. Number 2. Die zweite Folge erst? Die erste habe ich ja mal gehört. Ja, die erste habe ich auch gehört. Das ist schon ein Stück her. Das ist auch super interessant. Also ich fand ja, das interessant. Schon. Das kann ich aber auch nur machen, wenn ich jetzt wirklich nichts mehr habe. Ich bin mal gespannt, ob er sich irgendwann selber Bienen zulegt. Wäre ja naheliegend. Bienen kannst du ja eigentlich nur zulegen. Ich weiß nicht, ob er auf dem Land wohnt. Also Bienen kannst du wirklich nur zulegen, wenn du auf dem Land wohnst oder so. Oder diese Bienenstöcke, ja gut, musst du halt irgendwie außerhalb platzieren oder so. Hier, du Biobauer Klaus. Ja. Habt ihr Bienen? Wir nicht, aber der Nachbar. Also aber ich finde, wir als Geocacher sollten uns auch Bienen zulegen. Weil? Dann darfst du angegrenzte Grundstücke betreten. Das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, dann willst du jedes Mal deinen Bienenstock mitnehmen, im Lost Place. Ja, genau. Ja. So, komm, zum Thema Bienen. Scheiße. Zum Thema Bienen habe ich auch noch einen. Hier, zack, unten im Chat. Guck ich gleich an, aber das ist vielleicht auch mal interessant zu sagen. Also, wenn du ein fremdes Grundstück betrittst, dann darfst du da ja nicht drauf gehen, weil du begehst ja Hausfriedensbruch. Ist doch richtig soweit, oder? Genau. Aber es gibt einen Gesetzesentwurf, da steht im Gesetz drinne, wenn du ein Grundstück betrittst und du sagst, du suchst deine Bienen, du verfolgst dein Bienenvolk, dann darfst du das, dann ist das erlaubt. Ob das der Kai weiß mit seinem Bienenpodcast? Ja, herrlich. So, das sollte man ihm mal mitteilen. Die Blues Brothers sind als Bienen. Das bist aber nicht du, Klaus. Nee, das ist der erste offizielle Auftritt der Blues Brothers in der Saturday Night Live Show. Okay, als Biene? Da sind die als Bienen verkleidet, weil sie singen I'm a King Bee, Buzz Buzz. Das ist so ein Blues-Stück. Ja, klar. Ja, genau. Und genau, so haben die angefangen. Deswegen bei Biene und Bienen-Podcast, ich muss immer an dieses Video denken. Okay. Ja. Großartig. Weil es gab ja die Band schon lange, bevor es den Film gab. Der Film ist ja quasi erst fast am Ende der Bandkarriere von den Blues Brothers gedreht worden. Also die waren vorher viel auf Tour, haben Platten gemacht. Und über diese ganze Zeit hinweg hat halt der Dan Aykroyd immer schön mitnotiert, was er so erlebt haben und hat dann einen Film draus gemacht. Also einiges aus dem Film soll tatsächlich passiert sein. Also das ist so ein... Ich bin ja in dieser was Materie... Was man so hört. Das ist jetzt immer, ja, oh Gott, das wird eine super geile Aufnahme. Jetzt kommt Klaus sein Auftritt. Ich bin in der Materie Blues Brothers ja gar nicht drin. Hilf mir mal, Dan Aykroyd ist Originalmitglied der Blues Brothers, ist das richtig? Ja, ist Gründer der Blues Brothers, zusammen mit dem John Belushi. Und ich wollte gerade sagen, weil John Belushi und Dan Aykroyd, die haben ja nicht nur Blues Brothers gemacht, die haben ja noch ganz andere Filme gemacht, die richtig erfolgreich waren. Ich weiß es nicht gerade, da war doch noch was, ne? Zusammen, nee, da muss man aufpassen. Der Dan Aykroyd hat mit dem Bruder, mit dem James Belushi, dann Filme gemacht, weil der John Belushi ist ja leider auch relativ früh hier aus diesem Universum zumindest verschwunden. So mit, ja, klassische Drogenkarriere und hast du nicht gesehen. Und ich von den beiden weiß ich eigentlich nicht, dass es noch einen weiteren Film gibt, außer die Blues Brothers zusammen. Was die halt gemacht haben, die haben sich kennengelernt. Aber einzeln, meine ich, haben die doch erfolgreiche Filme gemacht, oder? Also John Belushi hat noch einen Film gemacht, das ist irgend so ein Hier bitte, wo geht's zur Front oder irgendwas. Das ist irgend so ein amerikanischer Kriegsfilm. Parodie. Und ansonsten ist der filmtechnisch, glaube ich, ich könnte es in der Wikipedia nachgucken. Ja, aber Dan Aykroyd hat Dan Aykroyd, Ghostbusters, ja, ist, ja, zum Beispiel. Dan Aykroyd, ja, aber der John Belushi hat nicht viele Filme gemacht. Der nee, ist aber, halt mehr mit Musik und durch diese Saturday Night Live, also als Comedian und als Stand-Up-Comedy so durch die Lande getingelt. Mein Wissen, ich meine, man kann das nachlesen, das ist ja kein Problem. Ja, aber ich habe wirklich immer gedacht, Blues Brothers gab es und die beiden haben halt einfach ja, die Blues Brothers gespielt, aber das waren ja wirklich die Blues Brothers. Nein, das sind die Blues Brothers. Das ist definitiv, die haben das aus der Taufe gehoben, dieses ganze Ding. Ich hab mir, Alter, ich hab mir eher, nee, ne? Ich hab mir gerade mal die Wikipedia-Seite von Dan Aykroyd aufgemacht. Ja? Der hat ja auch gemacht 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Oh, Mann, der war so geil, der Film. Oder der ja. Glücksritter mit Eddie Murphy. Glücksritter, ne? Genau. Mit Eddie Murphy. Genau. Ja. Oder ja, My First Love. Oder Coneheads, diese Satire, ja, ja. Mit den Außerirdischen. Also Indiana Jones, Tempel des Todes. Krass. Ja. Ja. Und Dan Aykroyd ist halt wirklich ein begnadeter Sänger und auch Mundharmonikaspieler. Also der spielt ja die bei den Blues Brothers alles, was da Blues Harp ist, das spielt er wirklich selber. Das ist schon großartiger Typ. Ich sehe gerade aktuell Kino. Pixels ist ja auch ein sehr erfolgreicher Film, war dieses Jahr. Spielt auch Dan Aykroyd mit. Ja. 2010, okay, das hättest auch du spielen können. Yogi Bär. Ein Yogi Bär. Ja, da ist noch viel Potenzial bei mir, ich weiß. Ah, nee, du musst mal ein bisschen aus deinem Ländle rauskommen. Also ich möchte also diese Blues Brothers Band möchte ich ja sehen. Und dann möchte ich mir hinter mir richtig die Birne mit dir zukippen. Ja, das wäre Sache. Aber ich muss nach Bayern kommen, egal. Wahrscheinlich wirst du dafür nach Bayern kommen müssen, weil, also was mich betrifft, ich bin schon reiselustig, aber bei den Soulmen sind halt zu acht und die alle schon mal auf einen Termin zu kriegen, ist schon ein kleines Wunder und dann noch verbunden mit einer größeren Anreise irgendwo hin. Naja, müsste man schauen. Da höre ich mir dann lieber Frau Hitchcock an mit dem Mond von Wanne Eickel. Ja, genau. Genau. So, die Frau Hitchcock, die geht jetzt nochmal in Outer City. Die muss nämlich noch was aufnehmen. Für Puerto Partida. Nein. Yeah. Hast du, Hast du denn mittlerweile deinen Beruf gewählt oder bist du immer noch Streuner? Nee, Penner? Nee, was hast du? Aussätziger? Also, beim nächsten Mal bin ich noch Vagabund und am danach. Vagabund, genau. Genau. Also ich weiß nicht, wann der Johannes das dann umswitcht. Wir haben da schon was gewählt. Ah. Das heißt, du wirst jetzt, ja, wie läuft das? Also ohne jetzt so groß zu spoilern, du kriegst die Texte vorgegeben für Puerto Partida. Genau, ich kriege Texte vorgegeben, mach das so ein bisschen individuell, ne? Das sind so allgemeine Texte, so ein bisschen jetzt auch mit auf Hund und die Richtung, wie es gehen soll, zu allen möglichen Antwortsituationen und natürlich jetzt auch die Rätsel, die neuen oder das Rätsel, was jetzt ist. Ganz aktuell. Kannst du dir das selber ausdenken oder kriegst du es auch vorgeschrieben? Das hat er jetzt mir geschickt. Ich könnte aber genauso gut hergehen, wenn ich ein Rätsel habe, dann schicke ich ihm das. Er sagt okay, ja oder nein und dann könnten wir das genauso gut nehmen. Tja, dann sagen wir mal vielen Dank für die Aufnahme von Frau Hitchcock. Winke, winke vom Raucherbalkon. Ja, danke schön. Und drücken mal das Knöpfchen und sagen mal und gucken mal, was wir mit der Aufnahme machen können und sagen erstmal tschüss. Servus. Tschüss. Tschüss.